Kundgabe 4869. Empfangen durch Bertha Dudder am 29.03.1950. Wirken des Geistes. Geistige Wiedergeburt. Lasset meinen Geist in euch wirksam werden, dann werdet ihr auch in der Wahrheit stehen. Denn des Geistes Wirken garantiert euch solche. Dann bin ich es selbst, der euer Denken recht leitet, der euch die rechten Gedanken eingibt, der also seinen Geist über euch ausgießet. Es braucht nicht immer ein offensichtliches, das heißt, außergewöhnliches Wirken zu sein, wie dies die direkte Übertragung meines Wortes von oben ist, sondern das Wirken des Geistes kann auch in einer ganz natürlichen Art stattfinden, wenn der Mensch nur die Bedingung erfüllt, die ich an mein Wirken im Menschen geknüpft habe. Er braucht nur das rechte Wollen und so leben, wie es mir wohlgefällig ist. Das heißt, meinen Willen erfüllen, was als Liebeswirken zum Ausdruck kommet. Dann ist sein Geist schon erweckt. Und als in Verbindung mit mir stehend, wird der Geist im Menschen diesen nun so belehren, dass sein Denken recht ist, dass er in der Wahrheit steht, also auch die Fähigkeit hat, das Rechte zu erkennen und zu vertreten. Er wird auch völlig überzeugt sein davon, recht zu denken, nur dass er diese Fähigkeit sich selbst zuschreibt, nicht aber meinem Wirken in ihm, bis er nun durch Diener Gottes aufgeklärt wird über das Wirken des Geistes im Menschen. Dieses wird ihm wohl verständlich sein, jedoch stets erst dann, wenn ich selbst in ihm wirken kann durch den Geist, ansonsten er eine solche Lehre als unwahrscheinlich ablehnet. Kann nun mein Geist in einem Menschen tätig sein, dann ist er auch für das ewige Reich gewonnen. Denn es ist dies schon ein Akt der geistigen Wiedergeburt, ein Akt der Erlösung aus dem gebundenen Zustand. Der Geist lenkt nun den Menschen und führt nun ihn mit Sicherheit dem Ziel entgegen, zum ewigen Leben. Strebt also der Mensch bewusst mir zu? Steht er im festen Glauben an mich? Ist sein Lebenswandel ein Leben in Liebe? Und achtet er seiner inneren Empfindungen, seiner Gedanken und seines stets zunehmenden Wissens, oft ohne jeglichen Einfluss von außen? So kann er auch mit Sicherheit annehmen, dass sein Geist zum Leben erwacht ist und nun ein Versinken in die Tiefe nicht mehr zu befürchten ist. Dann werden seine Gedanken übereinstimmen mit dem von der Höhe gegebenen Wort, durch das ich alle Menschen für diesen Vorgang herrichten möchte, auf dass sie in direkter Verbindung stehen mit ihrem Vater von Ewigkeit, auf dass sie Kenntnis bekommen von meinem Walten und Wirken im Universum, auf dass sie mich als ihren Schöpfer und Vater lieben lernen und nun den Kontakt herstellen mit mir, auf dass ich ihnen die Wahrheit übermitteln kann, durch die sie selig werden. Amen.